heraus. So richtig die Fledermaus. So richtig die Fledermaus. Ja. Alles, was dir Sorge macht, war ein Scherz von mir erdacht. Und der Arme spielt mit. Wie der Prinz. Ich spielte mit. Und Adele. Ich spielte mit. Ihr Souper war nicht verspürte. Auch mein Schlaf noch. Requisit. Vorne Seligkeit entzückt. Oh, wie macht dies Wort mich froh. Gattin las ans Herz nicht drücken. Warum nicht denn alle froh? Wir wollen ihm den Glauben. Deine Brüste im Glauben. Als Freund und Vater bilde lassen fürs Theater. Nein, ich lasse als Kunst mit dir, sonst darin mir nicht entgehen. Was ist denn so sitte, chacun so gut? Sie ist noch bei ihm so sitte, chacun so gut. Rosalinde, vergib deinem treuen Gabriel. Du siehst, nur der Champagner war an allem schuld. Champagner hat verschuldet. Was für Leute dulden. Und Stieg ein,